Abschnitt 17 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 131. Es schweigen Erd und Himmel und die Winde, das Wild, die Vögel sind vom Schlaf gebunden, mit goldenen Sternen ist die Nacht durchwunden, und schlummernd füllt das Meer des Bettes Gründe. Ich sehe, denke, glühe, klag und finde vor mir den süßen Feind zu allen Stunden. Krieg ist mein Zustand, und des Herzens Wunden macht der Gedank an sie mir nur gelinde. So fließt aus einer klaren Quelle Schoße das Süß und Bittre, davon ich mich weide. So schlägt und heilet mich dasselbe Wesen, und nimmer zu entfliehen dem bangen Lose sterb ich, erwache neu zu Lieb und Leide, und keine Hoffnung blüht mir zu genesen. Ende von Abschnitt 17.